Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leicht zu gewinnen. Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leicht zu gewinnen, nicht leicht, nicht, leicht, nicht. Mädchen, die von harten Sinnen, Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leicht zu gewinnen. Doch trifft man den rechten Ort, doch trifft man den rechten Ort, oh, so könnt man glücklich fort, oh, so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich fort. Trifft man den rechten Ort, trifft man den rechten Ort, oh, so könnt man glücklich fort, so könnt man, so könnt man glücklich, glücklich fort, oh, so könnt man glücklich fort. Trifft man den rechten Ort, so könnt man glücklich fort.